Δεν κανδείς. Πλέτσιεν δουφ, ουγλόκεν κλάνγκ, φροεστήμον, λαϊσγκεσάνγκ. Σίτσε χιάρ, βαϊκέρτσεν σήμαρ. Γκανσαλάινιν, μάινεν τσίμαρ. Δεν κανδείς. Σέντε δί, αϊνεν βάινα κους φαμμίχ. Καν μαν σίχ αλες καουφεν, μαν καν σίχ φάστ αλες καουφεν. Αϊνε χιούσε δώσε, αϊνε νόιε χώσε. Αϊν σπάνεν δες μπουχ, οδα αϊν γεμπλούντες του. Doch eines kann man sich nicht kaufen, die Fröhlichkeit der Weihnachtszeit. Ich denke an dich. In einem Glänzen, im Busten braun, sitzt ich unter Weihnachtsbaum. Denk die ganze Zeit an dich. Und hoffe, du vergisst mich nicht. Meine Weihnachtsgrüße. Meine Weihnachtsgrüße fliegen durch die Winternacht. Sie haben die Englein für dich nur gebracht. Ich schicke dir ein Grüßlein bloß. Alle großen und kleinen Leute wünschen sich eine Weihnachtsfreude. Manche wünschen sich riesengroß. Ich schicke dir ein Grüßlein bloß. Und Wolf, du freust dich doch ein bisschen. Leg auch hinein ein kleines Küchen.